Schließ die Augen und fühl dich selbst. Nur für einen Moment, du spürst genau, was dich trennt. Lass alles los und dann fühl dich selbst. Nur für einen Moment, weil man den Weg dann erkennt. Atme durch und dann fühl dich selbst. Für einen kleinen Moment, du spürst genau, was dich hemmt. Mach's nicht für die, mach es für dich selbst. Nur für einen Moment, weil man den Weg dann erkennt. Und lass nicht einfach nur die Zeit vergehen. Denn es gibt so viel mehr zu tun für uns, als uns nur gegenseitig Energie zu stehlen. Das, was wir suchen, haben wir längst in uns. Komm, lass uns hinter die Fassade sehen. Und vielleicht gehen wir ein Stück zu zweit und lassen einfach alles liegen und alles stehen. Nur weil's uns gut tut. Schließ die Augen und fühl dich selbst. Nur für einen Moment, du spürst genau, was dich trennt. Lass alles los und dann fühl dich selbst. Nur für einen Moment, weil man den Weg dann erkennt. Atme durch und dann fühl dich selbst. Für einen kleinen Moment, du spürst genau, was dich trennt. Mach's nicht für die, mach es für dich selbst. Nur für einen Moment, weil man den Weg dann erkennt. Ich heb meinen Kopf und will die Zeichen sehen, weil sie mit klarem Blick so deutlich sind. Du kannst nicht jeden meiner Schritte verstehen, weil ich an mir noch so viel Neues find. Wir haben unendlich viele Meilen zu gehen. Drum mach die Arme auf, lauf einfach los. Denn es gibt keinen Grund, dem zu widerstehen. Wenn du glaubst, dass es gut wird, schließ die Augen und fühl dich selbst. Nur für einen Moment, du spürst genau, was dich trennt. Lass alles los und dann fühl dich selbst. Nur für einen Moment, weil man den Weg dann erkennt. Atme durch und dann fühl dich selbst. Für einen kleinen Moment, du spürst genau, was dich trennt. Mach's nicht für die, mach es für dich selbst.